Wer nicht zu Hause vor der Online-Vorlesung sitzt, sondern in die Uni geht, dem ist vielleicht schon was aufgefallen. Auf manchen Unitoiletten gibt's neuerdings kostenlose Tamponspender. Das verdankt ihr den menstruierenden Monstern, denn die haben sich dafür eingesetzt. Hanna und Carlotta sind zwei der vier Gruppenmitglieder und mit denen haben Jamur und ich, Luisa, gesprochen. Periode bekommen, nichts dabei. Und dann stand ich so ganz klein da und vor dem Hörsaal. Hast du vielleicht einen Tampon? Es tut mir so leid. Aber so, das ist voll so schambesetzt. Ungefähr die Hälfte der Gesellschaft kennt die Situation, die Carlotta beschreibt. Trotzdem ist die Menstruation immer noch ein großes Tabuthema. Viele trauen sich nicht, über ihre Periode zu sprechen, aus Angst, andere damit abzuschrecken. Denn die Gesellschaft neigt immer noch dazu, menstruierende Menschen als zickig und überemotional abzustempeln. Vielleicht haben sich die menstruierenden Monster gerade deswegen ihren Namen ausgesucht. Wir sind natürlich keine Monster und genau das wollten wir damit auch ausdrücken. Und selbst bei so einem Thema kann und darf Humor einfach nicht fehlen. Und dann sind wir relativ schnell auf den Namen gekommen. Wer unsere Sticker kennt, kennt auch die Monster und ich liebe sie einfach richtig doll. Und das sind menstruierende Monster und warum sind Monster immer böse oder aggressiv oder genervt oder was auch immer, sondern unsere Monster sind halt extrem cute und sind voll liebevoll und freuen sich, dass sie da sind. So. Mit Humor und viel Ehrgeiz wollen Carlotta und Hanna die Menstruation enttabuisieren. Zum einen wollen sie erreichen, dass in der Öffentlichkeit mehr über das Thema gesprochen wird und zum anderen, dass menstruierende Personen nicht benachteiligt werden. Wenn wir halt auf BAföG gucken, dann ist es so, dass in BAföG gar keine Menstruationsartikel mit eingerechnet sind. Das heißt, eine menstruierende Person hat, wenn sie BAföG bezieht, immer einen Mehraufwand und am Ende des Monats weniger Geld zum Essen. Und dadurch haben eben menstruierende Personen immer und überall einen finanziellen Nachteil und das ist nicht in Ordnung. Und da müssen wir halt gegensteuern und Menstruationsprodukte müssen halt kostenfrei sein, besonders in Bildungseinrichtungen, nicht noch in der Uni und der Schule. Das ist für mich ein ganz großer Schritt Richtung Gleichberechtigung und Gleichstellung in der Gesellschaft. Weil da vom Staat bisher noch nicht viel kommt, haben die menstruierenden Monster beschlossen, es einfach selbst in die Hand zu nehmen. Mit finanzieller Unterstützung vom AStA konnte in der UB eine Pilotphase gestartet werden, in dem kostenlose Menstruationsartikel zur Verfügung gestellt wurden. Und zwar auf den Toiletten für Frauen und für Männer. Ich glaube nicht, dass Geschlechter binär sind. Es gibt nicht nur Männer und Frauen, es gibt ganz viele Sachen auch dazwischen. Damit ist es einfach klar, dass Menstruation nicht nur zu Frauen gehört, sondern auch zu vielen ganz anderen Menschen. Also Männer können auch menstruieren. Das Angebot wurde gut angenommen, deswegen wollen die menstruierenden Monster das Projekt jetzt erweitern. Dafür gab es bisher 750 Euro aus dem Diversitätsfonds der CAU. Von 750 Euro haben wir jetzt 4 Spender gekauft und ein paar Periodenprodukte. Damit können wir die Toiletten der Mensen ausstatten, aber noch nicht jedes Gebäude, nicht mal das Audimax. Und 750 Euro sind halt extrem wenig und reichen auch nicht für ein Jahr. Also wir brauchen halt schon wirklich deutlich mehr. Um in Zukunft auf allen Toiletten kostenlose Menstruationsartikel anbieten zu können, braucht es eine langfristige und vor allem höhere Finanzierung. Deswegen wird die Gruppe einen Antrag im Senat stellen, der dann aber auch noch genehmigt werden muss. Bisher ist die Uni aber noch nicht so ganz von dem Projekt überzeugt. Müssen wir mehr Müll rausbringen? Was ist, wenn Leute den Müll einfach auf den Fußboden schmeißen? Müssen wir das nachfüllen? Das ist eine Hürde, das ist der Kostenfaktor, das ist irgendwie dieser mehr Arbeitsaufwand und das finde ich irgendwie so. Ja, wir sprechen jetzt hier nicht davon, ein neues Gebäude hochzuziehen. Es dauert also noch eine Weile, bis wir auf allen Toiletten kostenlose Menstruationsartikel haben. Die menstruierenden Monster rund um Carlotta und Hanna kämpfen aber weiter. Ihr Zuhause könnt jedoch noch schneller sein als die Uni. Eine ganz, ganz tolle Sache ist, wenn auch einfach nicht menstruierende Personen Menstruationsartikel bei sich zu Hause zur Verfügung stellen. Vielleicht kennt man das von der ein oder anderen WG. Es ist einfach toll, wenn da auch auf der Toilette mal was zur Verfügung steht.